Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Liebe Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich habe einen dicken Hals. Um was geht's? Es geht schlicht um die Frage, war die Mondlandung gestellt oder echt? Bevor ich jetzt mit der Sendung anfange, will ich Sie erstmal über Folgendes informieren. Ich habe mir ein paar Karten heute mitgebracht, weil bei dieser Sendung brauche ich sowas wie Beruhigungskarten, damit ich die mit angezogener Handbremse mache und ich nie hier explodiere. Ich zitiere: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das war Kant, Immanuel Kant. Unter diesem Credo wollen wir die heutige Sendung mal anfangen. Es geht um die Frage, ist die Mondlandung echt? War die Mondlandung echt? Oder gestellt? Ja. Haben da wirklich 400.000 Menschen sich an einer Verschwörung, ich schreibe mal gestellt in Klammern, ja, war sie echt gestellt? Ja. Haben da 400.000 Menschen an einer Verschwörung teilgenommen oder nicht? War das Bild des Fußeindrucks von Armstrong auf dem Mond eine Fälschung oder echt? Oder was? Diese Sendung, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist nur deswegen zustande gekommen, weil ich so viele E-Mails bekommen habe von Leuten, die mir geschrieben haben, war das jetzt eine Fälschung oder nicht? Es gibt ja immer wieder Beiträge im deutschen Fernsehen, die darüber sprechen, dass die Mondlandung 1969 eine Fälschung war. 400.000 Menschen sind dazu veranlasst worden, sich gemeinschaftlich an einer riesengroßen Verschwörung zu beteiligen. Kann das wirklich wahr sein? Und dann werden Argumente runtergerissen, warum das damals nicht gewesen sein konnte. Niemand konnte auf den Mond fliegen und so weiter. Es war viel zu gefährlich, durch den Strahlungsgürtel zu fliegen, etc. etc. Machen wir gleich. Natürlich werden diejenigen sagen, die an solche Verschwörungstheorien glauben, dass ich auch zur Verschwörung gehöre. Ist ja klar. Als ich 1960 auf die Welt kam, hat man natürlich sofort erkannt, der Harald Lesch, der wird mal Physiker, der wird eines Tages natürlich Physiker werden, deswegen müssen wir den gleich auch an der Verschwörung teilnehmen lassen. KGB war natürlich auch an der Verschwörung beteiligt, denn die Russen sollen ja angeblich auch auf dem Mond gewesen sein, mit ihrem Lunokhod, mit so einem Roboter. Und wahrscheinlich war der Vatikan noch in der Verschwörung, CIA, Vatikan, ich weiß nicht was. Ja. Alle sind an der Verschwörung beteiligt. Und deswegen, weil offenbar hinter diesem Bild, dass es eine riesengroße globale Verschwörung gegeben hat, diese merkwürdige Unmündigkeit steckt, sich nämlich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Deswegen habe ich am Anfang Kant vorgelesen. Ja? So sieht's aus. Also, ist es jetzt nur eine Verschwörung oder sind die tatsächlich da gewesen? Fangen wir mal mit den wissenschaftlichen Argumenten an. Erstens, der Amerikaner war auf dem Mond. Zweitens, der Russe war auch auf dem Mond. Der Russe war nicht selbst auf dem Mond, aber immerhin hat er einen Roboter dahin gebracht. Der hat ein paar Gramm Mondgestein auf die Erde gebracht. Das Mondgestein, das die russische Maschine Lunokhod vom Mond abgeholt hat, und das wurde untersucht im Labor, hat die gleiche Zusammensetzung wie die fast 400 Kilogramm amerikanischen Mondgesteins. Also, entweder die Russen waren auch an der Verschwörung beteiligt, da müssen sie sich allerdings interessant verstanden haben, denn damals, als das passierte, 60er, 70er Jahre, gab es ja noch diese Auseinandersetzung zwischen den Systemen, nicht? Westen gegen Osten. Aber offenbar ist an dieser Verschwörung der halbe Planet beteiligt gewesen. Also sollte man schon mal sagen, wenn die Mondgesteine eine Fälschung sind, ist der gesamte Planet an der Verschwörung beteiligt gewesen. Ist natürlich Quatsch, sowas. Was wissen wir vom Mondgestein? Klar, der Mond ist Erdmantelgestein, allerdings ohne Wasser. Nicht? Offenbar ohne Wasser. Oder, stopp, muss ich gleich wieder Rückzieher machen? Nee, die Wissenschaftler, die an der Analyse des Mondgesteins beteiligt waren, sind ja auch an der Verschwörung beteiligt. Nö, da haben wir schon. Ich brauche jetzt eine Karte, ich muss mich sofort beruhigen. Fangen wir mit den Dingen an, die ich vielleicht ein bisschen einfacher erklären kann, obwohl sie, wie gesagt, natürlich sagen werden, ich bin ja auch an der Verschwörung, ich bin auch ein Verschwörer. Wahrscheinlich, übrigens, alle hier im Studio sind auch an der Verschwörung beteiligt. Auch die außerhalb des Studios. Fangen wir mit dem Strahlungsgürtel an. Es geht die mehr, dass ein Flug durch den sogenannten Van Allen-Strahlungsgürtel für die Astronauten absolut tödlich gewesen sein muss. Warum? Ja, in dem Van Allen-Strahlungsgürtel, da sind ja energiereiche Elektronen und Protonen gefangen. Das ist also ein Gürtel von, ja, strukturiert durch das Magnetfeld der Erde, wo also energiereiche Elektronen und Protonen immer hin und her fliegen und da wird so viel Strahlung freigesetzt, da kann ein normaler Mensch gar nicht durchfliegen, ohne sofort tot zu sein. Nun, der Van Allen-Strahlungsgürtel hat eine Ausdehnung von einem Erdradius bis ungefähr 6 Erdradien. Das ist also grob 40.000 Kilometer. Die Astronauten sind ja um, wenn sie geflogen sind, und ich behaupte ja, das sind sie, wenn sie also mit der Geschwindigkeit geflogen sind, die sie gebraucht haben, um den um das Erdschwerkraftfeld zu verlassen, das sind ja 11,2 Kilometer pro Sekunde, dann haben die also in 90 Minuten diesen Van Allen Strahlungsgürtel durchflogen. In den 90 Minuten haben die eine Strahlungsleistung von 2 Millisievert aufgenommen. Nur mal zum Vergleich, in amerikanischen Regeln für die Strahlenbelastung am Arbeitsplatz sind 50 Millisievert die Minimaldosis. Ja? Kann ein bisschen mehr sein. Also die Astronauten haben 2 Millisievert bekommen, als sie durch den Van Allen-Gürtel geflogen sind. Es wird immer vergessen, dass diese Astronauten sich ja bewegen, dass sie da nicht Tage und Wochen da drin sind, sondern dass sie tatsächlich da durchgeflogen sind. So, das ist schon mal Nummer 1. Zweiter Fall, die amerikanische Flagge. Die stünde ja da oben auf dem Mondboden und würde wehen. Dabei gäbe es doch überhaupt keinen Wind auf dem Mond. Es gäbe ja gar keine Atmosphäre, wieso die dann wehte? Also da kann ich ja nur sagen, denken Sie an die Unmündigkeit und so weiter und so weiter. Die amerikanischen Astronauten haben eine Flagge auf den Mond gestellt, haben ihn in den Erdboden gerammt, diesen Flaggenstiel, und haben ihn gedreht. Nun war die Flagge aber nicht nur an dem Fahnenmast befestigt, sondern auch an einer 90 Grad dazu liegenden Querstange. Jetzt haben die diese Flagge aber den Flaggenmast gedreht. Und diese Drehung hat sich auf diese Flagge übertragen. Dadurch hat die einige Wellen bekommen. Wenn Sie also mal im Internet einige Bilder anschauen, dann sehen Sie, dass diese Flagge der Amerikaner immer gleich in Anführungsstrichen weht, weil da oben gibt es tatsächlich keine Luft und es ist nichts anderes als die Drehbewegung des eingedrehten Flaggenmastes. So, mehr ist es nicht. Nächster Punkt. Warum gibt es keinen Staubkrater? Warum hat man keinen Staubkrater erzeugt? Ne? Also die Astronauten sind ja aus der Mondlandefähre rausgekommen und dann hätte man doch sofort einen Riesenkrater, hätte doch durch das Triebwerk geblasen worden sein müssen, denn schließlich ist dieses Ding ja da runtergekommen, ne? Und das Triebwerk hat den ganzen Staub aufgeblasen. Blödsinn. Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Ja? Das heißt, was immer mit dem Triebwerk da aufgewirbelt worden ist, ist einfach wieder zurückgefallen. Erstens. Zweitens, das Triebwerk ist natürlich abgeschaltet worden. Stellen Sie sich mal vor, die wären mit voller Triebwerksschub auf dem Mond gelandet, da hätten sie niemals landen können. Als die Mondfähre 1,7 Meter über der Oberfläche war, wurde das Triebwerk abgeschaltet. So, zweitens. Warum, nächster Punkt, drittens, warum gab es bei dem Start der Mondlandefähre von der Mondoberfläche keine Flamme? Ganz einfach. Der Treibstoff, der verwendet worden ist, macht keine Flammen, beziehungsweise so schwache Flammen, dass man sie nicht hat sehen können. Und außerdem gibt es kein Material, was da verbrennen kann. Das Einzige, was da rauskommt, ist das Zeug aus dem Triebwerk. Das Ganze expandiert ins Vakuum. Wusch, weg ist es. Es gibt eben nichts, was da tatsächlich Material tragen kann, weil dieser Körper, dieser Mond, hat keine Atmosphäre. Nächster Punkt. Staub. Staub ist überhaupt das Allerinteressanteste da oben. Ja, der Staub, der hätte doch da auf den Landetellern liegen müssen, die Hülle und die Fülle. Nee. Denn wenn der Staub von einfach nach oben gewirbelt worden ist, dann fällt er auch genauso wieder runter. Da gibt es kein Medium, was den Staub tragen kann. Es gibt wunderbare Bilder von dem Mondfahrzeug, was über die Mondoberfläche fährt. Und der Staub macht dort genau das, was ein Körper tut, wenn er beschleunigt wird und unter dem Einfluss eines Schwerkraftfeldes steht. Er macht nämlich eine ballistische Bahn. Also Beschleunigung nach oben, beziehungsweise nach vorn, und dem wirkt gegenüber die Schwerkraft. Also die ballistische Bahn ist eine perfekte Parabel. Wir können das auf der Erde erzeugen, indem wir also Artilleriegeschosse zum Beispiel, die machen ballistische Bahn. Bumm. Weil die können den Windwiderstand überwinden. Auch nur über gewisse Strecken. Wenn die zu lange fliegen, dann werden die tatsächlich auch durch die Atmosphäre in ihrer Bahn verändert. Aber auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Also, jedes bisschen Staub, was von dem Mondwagen aufgewirbelt worden ist, macht exakt eine ballistische Bahn. Und das geht nur, wenn keine Atmosphäre da ist. Weiterer Beweis dafür. Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts vergessen habe. Was haben wir noch? Keine Sterne. Oh, das ist überhaupt die Krönung. Man sieht ja auf den Mondbildern überhaupt keine Sterne. Mein Gott, muss ich da sagen. Wie naiv sind die Leute, wenn sie glauben, dass sie auf den Bildern mit einer ganz kurzen Belichtungszeit tatsächlich die Sterne des Himmels sehen können. Natürlich ist der Himmel schwarz. Wenn man die astronomischen Bilder sieht, die heutzutage wunderbar in Kalendern und vertrieben werden oder im Internet vertrieben werden, das sind Aufnahmen des Himmels mit mehreren Stunden Belichtungszeit. Dass natürlich auf den Aufnahmen der Mondlandung keine Sterne zu sehen sein, ist völlig klar. Ja? So, und jetzt kommen wir mal zu was ganz Perfidem. Das ist nämlich die Sache mit den Schatten. Argument der Verschwörungsfreunde ist immer, ja, also auf dem Mond gibt es da nur eine Beleuchtungsquelle, die Sonne. Wieso sehe ich denn da verschiedene Schatten, als ob da von verschiedenen Seiten Beleuchtung gekommen wäre? Das war doch sicherlich die Flutlichtanlage in irgendeiner Halle, Area 51 in New Mexico oder in Nevada, wo das Ding sein soll. Ja? Ist doch völlig klar. Also erstmal würde ich sagen, wenn tatsächlich 400.000 Menschen an einer solchen Verschwörung beteiligt sind, dann werden ein paar dabei sein, die genau darauf achten, dass solche blödsinnigen Fehler nicht passieren. Zweitens die wissenschaftliche Erklärung für den tatsächlichen, also die tatsächliche Erklärung für die verschiedenen Schattenwürfe, die man da sieht, ist ganz einfach. Schauen Sie mal abends auf an den Himmel. Gucken Sie sich mal an, was Sie da sehen, wenn Sie den Mond sehen. Was sehen Sie denn da? Na? Genau, eine wahnsinnig helle Oberfläche. Der Mond hat ein Rückstrahlvermögen, ein sogenanntes Albedo, das gehört zu den höchsten, die wir überhaupt kennen. Das heißt, wenn Sie da oben stehen, dann wird nämlich nicht nur von der Sonne gestrahlt, sondern das reflektierte Licht von allen möglichen Seiten fällt oder strahlt an Ihnen vorbei und erzeugt andere Schatten. Da es keine Atmosphäre gibt, die in irgendeiner Art und Weise, wie zum Beispiel ein richtig feuchter Nebel, ja, der natürlich die Lichtausbreitung behindern würde, dass das alles nicht gibt, ist selbst auf eine große Distanz hin eine reflektierende Fläche immer noch ein ziemlich starker Strahler. Auf diese Art und Weise kann man die ganze Latte der Argumente dieser Verschwörungstheoretiker aushebeln. Ich meine, ist klar, diejenigen, die an sowas glauben, die lassen sich natürlich von wissenschaftlichen Argumenten schon allein deswegen nicht beeindrucken, weil sie natürlich behaupten, die Wissenschaft und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind alle an dieser großartigen Verschwörung beteiligt. Ich frage mich nur, welches Interesse sollten wir eigentlich tatsächlich daran haben, dass solche Großleistungen, wie zum Beispiel die Mondlandung, durch solche Verschwörungstheorien oder dass wir der Meinung sind, dass solche Großleistungen tatsächlich nicht stattgefunden haben. Was für ein Interesse hat es tatsächlich gegeben daran, aus der Mondlandung eine Verschwörung, eine Fälschung zu machen? Wie hätte man das tatsächlich verhindern können? Wir wissen ja, auch das muss man schlicht zur Kenntnis nehmen, dass wir über viele, viele Dinge in unserem normalen Leben schon allein deswegen nicht mehr Bescheid wissen können, weil sie zu kompliziert geworden sind. Also jeder von uns ist letztlich darauf angewiesen, anderen Menschen zu vertrauen. Das fängt schon dabei an, wenn ich nur mein Auto in eine Werkstatt bringe, dass ich darauf vertraue, dass der Mechaniker mir hinterher nicht sagt, ja, ich habe das Auto repariert und er hat es gar nicht gemacht. Ja. Also hinter der Vorstellung, dass eine solche Aktion wie die Mondlandung eine groß angelegte Verschwörung steht ein Weltbild, das nur mit allertiefstem Misstrauen, um nicht zu sagen mit allertiefstem Misanthropotismus verbunden ist. Man traut den Menschen Dinge zu, die man offensichtlich sich selbst zutraut. Man würde in diesem Moment genau sowas getan haben. Also insofern bin ich jetzt einigermaßen beruhigt nach dieser Sendung, dass ich Ihnen ein bisschen was darüber erzählt habe, wie man solche klassischen Verschwörungsargumente aushebeln kann, indem man nämlich seinen gesunden Menschenverstand benutzt. Und ich kann am Ende noch einen Königsberger Klops in Anrechnung bringen. Das ist nämlich Faulheit und Feigheit sind die beiden Ursachen, warum ein Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleibt und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.